Kundgabe 3137. Empfangen durch Bertha Dudde am Pfingstmontag, 29.05.1944. Recht genützte Verstandestätigkeit. Wille. Die Gabe des Verstandes, Recht zu gebrauchen, ist unbedingt nötig zur Höherentwicklung der Seele. Denn dazu ward dem Menschen der Verstand, dass er alles, was um ihn ist und geschieht, gedanklich verarbeitet und er dadurch Schlüsse zieht, die ihn nun bewusst das ewig Göttliche suchen lassen. Es muss durch den Verstand der freie Wille in ihm tätig werden. Denn etwas wollen wird der Mensch erst dann, wenn sein Verstand ihm den Nutzen dieses Wollens vorgestellt hat. Also wird der Wille immer erst die Folge des Denkens sein. Und nun den Verstand recht zu nützen, das heißt, das Gute zu wollen, das Böse zu verabscheuen, muss unweigerlich die Entwicklung der Seele fördern. Es kann von einem rechten Nützen des Verstandes nicht gesprochen werden, wenn dieser den Menschen antreibt zu schlechtem Handeln. Dann werden die Gaben des Verstandes missbraucht. Es kann der Mensch bei ernstem verstandesmäßigen Nachdenken sehr leicht erkennen, dass eine weise Schöpferkraft am Werk ist, die alles um ihn erstehen ließ und dass diese Schöpferkraft auch weiterhin alles Geschaffene betreut. Und ist der Mensch erst einmal so weit gekommen, dann kann der Verstand auch den Willen bestimmen, sich mit dieser Schöpferkraft in Verbindung zu setzen. Denn er muss sich selbst als ein selbstständig denkendes Wesen, also sein Geschöpf, betrachten und folglich den Schöpfer als gleichfalls denkendes Wesen in höchster Vollendung anerkennen. Und dieses Bewusstsein genügt, um nun eine Verbindung mit dem Schöpfer herzustellen. Es ist dies ein gedankliches Ergebnis, das jeder Mensch erzielen kann, so er seinen Verstand nützet, um der Wahrheit näher zu kommen. Dass danach seine Gedankentätigkeit recht gelenkt wird, ist das Wirken dieses Schöpfers, so wie der Mensch die bewusste Verbindung mit ihm hergestellt hat. Doch der Verstand ist dem Menschen dazu gegeben worden, um bis zu dem Moment der Verbindung selbst tätig zu sein. Er ist also dem freien Willen beigegeben worden, auf dass dieser die rechte Richtung nehmen kann, die zum Ziel, zur Verbindung mit Gott führt. Bedingung ist nur, dass der Mensch von innen heraus das Gute will. Dann wird seine Verstandestätigkeit ihn unweigerlich zum Ziel führen. Es muss also der Verstand gebraucht werden, auf dass der Wille tätig werde, die bewusste Verbindung mit Gott herzustellen. Doch zuvor muss dieser Wille sich für Gott entschieden haben. Ansonsten die Verstandestätigkeit nicht recht genützt wird, indem er jedes ernsthafte Nachdenken unterlässt und nur verstandesmäßig Vorteile und Nachteile dessen erwägt, was ihn umgibt und was geschieht. Er wertet dann die Gabe des Denkens nicht aus, und entsprechend ist auch das Ergebnis dessen. Er wird niemals zum Ziel kommen, sondern ständig zweifeln oder irren. Denn dem Willen entsprechend wird er beeinflusst von guten oder bösen Kräften. Es kann der Verstand, so er ernstlich gebraucht wird, sogar einen schlechten Willen umstimmen. Und es ist dies auch seine Aufgabe. Darum muss sich der Mensch auch verantworten, wenn er die Gabe des Verstandes missbraucht, wenn er sie nicht nützet zum eigentlichen Zweck, der Wahrheit näher zu kommen, die Gott dem nicht vorenthält, der ernstlich danach strebt durch eifrige Gedankentätigkeit. Bei rechtem Willen wird er den größten Erfolg zu verzeichnen haben, und bei ernstem Nachdenken wird er auch seinen Willen bestimmen, das gleiche Ziel anzustreben. Amen.